Kapitel 36. Adjektivdeklination, Nominativ und Akkusativ. Übung 1. Beispiel. Ist das der nette Lehrer? Ja, das ist ein netter Lehrer. Ja, das ist ein netter Lehrer. Ja, das ist ein netter Lehrer. Und jetzt Sie. Ist das der nette Lehrer? Ja, das ist ein netter Lehrer. Ist das die neue Tasche? Ja, das ist eine neue Tasche. Ist das bequeme Sofa? Ja, das ist ein bequemes Sofa. Sind das die günstigen Tassen? Ja, das sind die günstigen Tassen. Ist das der gute Computer? Ja, das ist ein guter Computer. Ist das intelligente Kind? Ja, das ist ein intelligentes Kind. Sind das die dummen Leute? Ja, das sind die dummen Leute. Ist das der neue Freund? Ja, das ist ein neuer Freund. Sind das die freundlichen Kollegen? Ja, das sind die freundlichen Kollegen.